An diesem System. Wir sind laut und unbequem. An uns kommt ihr einfach nicht so leicht vorbei. Wir sind die Blackbox nach dem großen Crash. Wir alleine wissen, was davor geschah. Doch klar, doch, es bleibt jetzt einfach unter uns. Denn wir waren immer nur zu. Dabei, wer weiß schon wirklich, wer die Karten mischt. Bleibe mal geheim, auch